Hier Radio Bremen 4. Hier live. Mehr als nur eine Band. Laibach ist ein Konzept. Laibach ist neue slowenische Kunst. Live in Bremen, im Schlachthof, am 12. Oktober. Und mit dabei... Hey!